Anton Wirz, von dem wir Kammermusik ausgesucht haben. Das ist sein Sextett Opus 80 in H-Moll. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Das Sextett Opus 80 in H-Moll von Anton Würz im Concerto Bavarese. In einer Aufnahme mit Ulrike Stickroth, Flöte, Daniela Langanki, Oboe, Andreas Zenke, Fagott, Martin Klepper, Geige, Essa Kamu, Bratsche und Oliver Göske, Cello. Unser nächster Komponist ist Dieter Acker, der ein umfangreiches Werk hinterlassen hat. Hören wir Dieter Ackers Violinkonzert Nummer 1 mit dem Geiger Saschko Gavrilov und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung hat Georg Schmöhe. Thank you. Thank you. Musik von Dieter Acker auf Bayern 2. Das war sein Violinkonzert Nummer 1, gespielt von Saschko Gavrilov an der Geige und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Georg Schmöhe. Weiter durchs Concerto Bavarese geht es mit einem Werk von Markus Zahnhausen. Für Blockflöte Solo hat er seinen Jahreszeitenzyklus komponiert. Hier in einer Aufnahme mit Susanna Laurin an der Blockflöte. Thank you. Thank you. Die schwedische Blockflötistin Susanna Laurin mit dem Jahreszeitenzyklus für Blockflöte Solo von Markus Zahnhausen.